Liebe ZuhörerInnen und Außen, liebe Menschen, liebe Haustiere, der Dalai Lama meint, dass der Sinn des Lebens darin besteht, glücklich zu sein. Adorno meint, dass ein sinnvoll gelebtes Leben nicht danach fragt, welchen Sinn es hat. Und für Sigmund Freud war die Frage nach dem Sinn des Lebens schon ein Zeichen psychischer Krankheit. Ein Zen-Meister meint, dass der Sinn des Lebens darin besteht, zu leben. Ein tibetischer Meister meint, dass der Sinn des Lebens darin besteht, sich nicht zum Idioten zu machen, indem man nach dem Sinn des Lebens fragt. Und Monty Python beantwortet die Frage nach dem Sinn des Lebens zweiteilig. Erstens tragen die Menschen nicht genug Hüte. Und zweitens existiert die Seele nicht a priori, sondern wird geschaffen in einem Prozess gelenkter Selbstbeobachtung. Ein Prozess, den die meisten Menschen nicht bewältigen, weil sie zu leicht abgelenkt werden. Tja, vielleicht habt ihr ja noch die eine oder andere Antwort. Am besten eine Antwort ohne Gott. Und die könnt ihr mir dann schreiben. Meine Adresse ist Tom mit TH, Tom.Fink, Fink wie der Vogel, Tom.Fink@gmx.de. Tja, da bin ich gespannt wie ein Schießhund und wünsche euch eine schöne Zeit, viel Spaß und ciao!